Mein Name ist Oliver von Geobastards und nun viel Spaß bei Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist für euch der Mann, der während der Arbeit nie privat telefoniert. Hallo René. Hallo Stefan. Hi. Hallo liebe Zuhörer. Ja, herzlich willkommen zur Folge 21. Das schreibe ich mir gleich mal auf, damit ich das nicht vergesse. Ja. Weil ich habe fälschlicherweise, falls es dir aufgefallen ist, in dem Teaser, in dem letzten Video- oder Fototeaser Folge 13 geschrieben, meinte aber Folge 19. Ist ja nicht aufgefallen, dann ist ja alles gut. Okay, ja. Wie sagt man beim Fernsehen so schön, das versendet sich, darauf habe ich gehofft. Hat der funktioniert? Hat sich weggesendet hat und der funktioniert. Da fehlte wahrscheinlich nur ein Kringel, dann wäre es eine 19 gewesen. Stimmt, das wäre eine gute Ausrede. Ja, wir haben heute den 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus. Oh ja, hast du schon deine Schuhe geputzt? Ja, gestern schon. Ohne Ach Scheiß. So. Die stehen seit gestern geputzt da. Ja. Weil man will ja vorbereitet sein. Ah, okay. Ja. Genau. Siehst du? Nikolaus ist gar nicht unser Thema. Warum eigentlich nicht? Wann erscheint der Podcast? Ich kann nachher gerne, wenn wir es schaffen, ja, es ist ein zeitloser Podcast, aber wenn wir es schaffen, kann ich dir nochmal erklären, wie das in Bayern ist mit Nikolaus und Weihnachten. Ach so, okay, warte, schreib mir auf, damit ich es nicht vergesse, Nikolaus. Gut, denn wir haben heute ein ganz anderes Thema. Unser Hauptthema heute ist Unfälle. Und Trommelwirbel ist? Genau, und weil ihr, ihr wisst Thema. Ja, wie wir sind, wir probieren natürlich alles für euch aus. Jetzt muss man dazu sagen, ihr erinnert euch an Podcast-Ausgabe, ich weiß gar nicht, welche das war, mit dem Zahnarzt. Dazu gibt es ja auch ein Video. Wer saß da auf dem Stuhl? Da saß ich auf dem Stuhl, da habe ich mich in Gefahr begeben. Richtig. Dann bei der letzten Podcast-Aufzeichnung, Videoaufnahmen während einer Live-Sendung im Fernsehen zu machen. Auch das habe ich auf mich genommen. Ja. Und den Geocaching-Podcast, ich glaube, das war relativ ungefährlich, aber da habe ich die ganze Zeit gerätselt und habe mich da wirklich voll eingebracht, ja. Auf jeden Fall, genau. Und deswegen ist für das aktuelle Thema, haben wir uns gedacht, ist Stefan einfach mal an der Reihe. Stefan hat das Thema Unfall ausprobiert und wir reden hier nicht von einem Blechschaden, sondern wir reden wirklich von einem körperlichen Schaden. Aber dazu gleich mehr. Genau. Denn erstmal kommen wir nochmal zur letzten Folge. Genau, wir blicken erstmal zurück, wie es beim Fernsehen war. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat, der kann das im Anschluss gerne tun. Genau, also wir waren ja vor 2 Wochen live im Fernsehen und zwar in der RBB-Abendshow mit Ingmar Stadelmann. Und ich muss sagen, das war ein wirklich cooles Erlebnis. Man muss dazu sagen, vielleicht vorneweg, wir waren auf Publikumseite live dabei, ne? Ja, richtig. Dieses Mal. Ja, genau. Als Gast, das könnte man noch irgendwie in die Wege leiten. Kriegen wir schon auch noch irgendwie hin. Ja, René, wie fandst du es? Ja, also du bist ja ein alter Publikumsfernsehhase in der Beziehung, ne? Und kennst dich ja, wie beim letzten Podcast, intensiv ausgewertet haben, sehr, sehr gut aus. Für mich war es tatsächlich das in meiner Erwachsenenerinnerung das erste Mal im Fernsehen, also im Publikum. Dafür hast du es aber gut gemacht. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dass ich mich sehr gut angestellt habe. Nein, also er ist letztendlich wie ein Theaterbesuch, würde ich mal sagen. Nur, dass da Kameras sind. Und dadurch, dass das eine Sendung war, die ja live durchgezogen wurde, ohne Werbung, hat man so vom Fernseh-Background eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Ne? Also man hat nicht mal gesehen, welche Kamera gerade on-air ist. Da war das hat man teilweise gesehen. Ich glaube, gesehen. An den Kameras also, waren auch für den Moderator sind da Monitore dran gewesen, auf denen er gesehen hat, was gerade quasi den Kanal verlässt. Genau, ne? Und man konnte ahnen, wo gerade die Kamera ist größtenteils, weil ja auch Leute durchs Bild gelaufen sind und das waren dann wahrscheinlich nicht die on-air waren. Ja. Na, obwohl ich habe mir die Sendung im Fernsehen noch angeguckt und habe sie dann natürlich mit meinem Fernsehauge betrachtet, ne, aus so technischer Sicht. Ja. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass da war eine Einstellung, da weiß ich nicht, ob die so geplant war, da ist tatsächlich ein anderer Kameramann durchs Bild gefahren. Das habe ich auch gesehen, ja. Ja, ist ja aufgefallen, sehr gut. Also ist, ja, nee, also war, also ich fand es sehr cool und ich würde es definitiv nochmal machen. Machen natürlich wir auch deswegen, weil es nichts gekostet hat. Ne, also es halt, ja, das ist halt wirklich nicht, für lau gewesen. Unwichtig, und ich habe mich für diese 0 Euro, na gut, ich bezahle ja Fernsehgebühren, also so kostenlos ist es dann auch nicht gewesen. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Na, das ist doch die Hauptsache. No? Ja, vorher auch der weggekippt auf Kosten des RBBs. Na, auf eure Kosten, liebe Zuhörer, alle die ja. Wegen euren Rundfunkgebühren. Davon haben wir den Prosecco bezahlt. Also, richtig, wir haben von euren Rundfunkgebühren uns mal so richtig gut gehen lassen. Danke ja. Nochmal für den, das war kein, also ich habe Wein getrunken. Ich habe auch, nee, ich hatte glaube ich, doch Wein hatten wir, genau, Prosecco gab es noch. Also ich habe nicht, durcheinander getrunken, ich habe wirklich nur Wein getrunken. Nein, natürlich nicht, ne? Aber, ja, ich wollte ja auch ein bisschen was von der Sendung haben. Ja, es war aber eine nette Atmosphäre und wie gesagt, kleines Studio, 100 Leute ungefähr und dadurch hat man auch viele Leute im Fernsehen dann gesehen im Publikum. Und René, hast du denn auch von zu Hause Feedback bekommen, dass man dich gesehen hat? Ich habe ja während der Sendung noch eine Nachricht bekommen, wo mir ein Kumpel schrieb, du, ich habe dich gerade beim RBB gesehen und schöne Grüße an Stefan. Ja, der hat dich nämlich auch gesehen, ja. Ja, genau. Nee, also wir waren sehr deutlich zu sehen und direkt am Anfang, weil wir saßen ja auch neben der Band und da muss ich auch mal sagen, also war richtig cool die Band, muss ich sagen. Also ja. auch die Leute. Also ich habe nichts an der Sendung auszusetzen gehabt. Also, ja gut, außer die Gags, aber das ist okay. Nein, ich fand die witzig. Ja. War unterhaltsam, ich fand's cool. Das Konzept finde ich cool und ich hatte dir ja auch schon mal gesagt, das erinnert mich so ein bisschen so an diese Daily Late Shows irgendwie, ne? Ja, es ist auch, das Prinzip, du hast einen Moderator, holt sich Gäste und dann werden aktuelle Gags Themen am Anfang. Genau, aktuelle Themen werden dann durch den Kakao gezogen. Richtig, ne? Also richtig schön und deswegen müssen wir uns beeilen mit der Podcast-Aufzeichnung, weil heute Abend kommt die ja wieder, die möchten natürlich gucken. Ach so? Na? Ja. Ja, also ich bin jetzt nicht drauf hängen geblieben, aber ich, ja, wenn ich Zeit habe, würde ich es mir angucken. Ich versuche ja gerade meinen Fernsehkonsum oder meinen Netflix oder was auch immer Konsum ein bisschen zu reduzieren und durch andere Sachen zu ersetzen, die einen vielleicht ein bisschen weiter voranbringen. Deswegen passt mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so ins Konzept, dass wir da so tolle Sachen machen, auf denen man hängen bleiben kann. Naja, wir kriegen das aber schon ihr hin. Guckt euch die Sendung mal an, dann habt ihr einen Eindruck davon. Und wenn ihr da hingehen wollt, dann sagt uns Bescheid, weil können wir gerne zusammen machen. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich da anmeldet, du hattest beim letzten Mal gar nicht genannt, wie man da irgendwie hinkommt. Ist das ein Geheimtipp oder willst du den Preis geben? Nein, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Direkt über den RBB kann man das organisieren. Es gibt aber auch eine Plattform, die nennt sich TV-Tickets. Und da kann man für verschiedene Shows auch Karten erwerben. Das heißt, da kann man mal stöbern, ein bisschen rumgucken. Jawohl. Und stößt unter anderem auch auf die RBB-Abendshow. Und das Show, kann ich, nicht Show, Show. Show, genau. Das kann ich absolut empfehlen. Total unkompliziert, die Abwicklung und Kauf. Und auch total nette Leute waren mit denen telefoniert. Also richtig klasse. Ja, wir hatten ja noch den witzigen Umstand, der mir erst während der Sendung aufgefallen ist. Also während der TV-Aufzeichnung. Dass eine unserer Begleitungen, die dabei war, in einem Kostüm in der Sendung saß. Ja. Also der Moderator fragte dann auch, der macht ja vorneweg so ein bisschen ein Gespräch. Kurz bevor es losging, ne? Fragte er, ob da was Verfassungsfeindliches draufsteht. Also ich möchte es kurz beschreiben, wer die Fotos bei Instagram nicht gesehen hat oder auch nicht den Videotrailer oder auch nicht die Sendung, weil er fiel da mit seinem orangen Shirt auf. Es war ein oranges Shirt mit einem weißen, runden Logo, wo asiatische Schriftzeichen waren. Und wie ich mir von meinen Kindern und auch jungen Kollegen habe erklären lassen, ist das eine Dragon Ball Uniform. Also aus dem Computerspiel Dragon Ball. Ja. Eine der Figuren, Son Goku oder so, oder Kyrill, keine Ahnung. Ja, der trägt halt sowas. Und so wurde unsere Begleitung dann auch von dem Comedian, der da war, angesprochen. Ne, der hat gesagt, man muss auffallen. Son Goku. Ne? Hm. Und der hat quasi die Sendung gesprengt. Oder wie sagt man, geowned? Ja, irgendwie so, ne? Aber das ist genau nee, das richtige Mittel. Gebombt. Gevideobombt quasi. Genau, also was ich sagen wollte, genau, das ist das richtige Mittel, wenn man als Zuschauer zum Fernsehen geht, in solche Sendungen irgendwie auffallen, dann kommt man auch ins Gespräch. Ja, ich hatte, glaube ich, in der letzten Sendung erzählt, wie ich versucht habe aufzufallen, aber das könnt ihr euch da anhören. Da gibt es einen Grund, da auch mal in die letzte Ausgabe reinzuhören. Was ich ja eigentlich vorhatte, was leider nicht geklappt hat, also die Videoaufnahmen während der Sendung, das hat funktioniert, aber was nicht geklappt hat, ist, ich wollte mit dir während der Aufzeichnung, während der Live-Sendung eine Aufzeichnung des Podcasts machen, aber du hast dich da ein bisschen unkooperativ gezeigt, muss ich sagen. Ich habe versucht, aber du hattest dich, du warst so in deiner Rolle als Publikumszuschauer geflasht, drin, ja, natürlich. Dass es überhaupt nicht möglich war, da von dir irgendwelche Reaktionen einzufangen. Ja. Und dann hatte ich auch noch ein technisches Problem, weil ich mich mit meinem Equipment vorher nicht richtig vertraut gemacht habe. Und dadurch haben wir leider kein Audiomaterial. Ja. Unprofessionelles Verhalten kommt auch noch dazu. Ja, sei froh, dass es hat leider nicht geklappt, ey. Sei froh, dass ich dein Handy nicht genommen habe und den Moderator geschmissen nach vorne auf die Bühne geworfen. Genau. Oder auf das Musikinstrument. Hier, Herr Moderator. Der hat sein Handy noch der telefoniert halt, genau. Ja, der schreibt sich gerade mit seinen Kumpels WhatsApp-Nachrichten. Genau, also falls ihr euch so über diese Geräusche in der Sendung gewundert habt, das war der René. Also man muss dazu sagen, es wird am Anfang vor der Aufzeichnung, wie in jedem Flugzeug auch gesagt, man soll sein Handy ausschalten, weil man sonst die Technik stört. Ich bin da nicht so überzeugt von, weil wir leben in einer Zeit, in der die Technik schon sehr, sehr fortgeschritten ist. Und wenn ein Flugzeug durch ein eingeschaltetes Handy abstürzt, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, und ich habe schon Leute im Flugzeug, weil du telefoniert hast. So ein Quatsch, ich habe Leute im Flugzeug telefonieren sehen bei einem kurzen Flug zwischen Luxemburg und wie heißt die Stadt? Saarbrücken. Nein, zwischen Luxemburg und Saarbrücken habe ich jemanden im Flugzeug telefonieren gesehen. Und wir sind heil angekommen. Ja. Aber waren die ganze Zeit in Lebensgefahr wahrscheinlich. Gut, das Flugzeug ist komisch geflogen, also schräg auf der Seite. Ja. Na gut. Ja. Apropos komisch, was war heute nochmal unser Thema? Ja, so warte mal, ich muss erstmal kurz checken. Das heißt, wir sind mit dem TV-Thema durch. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Ja. Genau. Wir sind, lass uns über das sprechen, was wir gerade am Anfang schon angekündigt haben. Es geht heute um Personen und Unfälle. Und du hast das diese Woche für uns getestet und wir sagen mal so, was ist das Resultat? Fangen wir mal so an. Was ist denn das Resultat des Tests? Also, das Resultat ist, dass ich hier mit schmerzverzerrtem Gesicht vor dem Mikrofon sitze und mein rechter Arm schön hochgelegt ist. Weil ich habe eine Ellenbogenfraktur im rechten Arm. Okay, also jetzt, so wie du mir jetzt erzählt hast, war das ein Trümmerbruch im Ellenbogen. Richtig. Oder ist das zu drastisch ausgedrückt? Nein, das ist Trümmerbruch nennen wir das und Stichwort ist das Radiusköpfchen. Was, Radiusköpfchen? Für alle Medizinexperten, das Radiusköpfchen ist mit diversen, divers gesplittert. Oh Gott, ey. Und du musst dir das so vorstellen. René, frossene Tüte. Nein. Alles gut. Mir geht's gut. Ibuprofen wirkt Wunder. Und also man muss im Prinzip nur die richtige Stellung finden und dann tut's auch nicht weh. Okay, du hast jetzt den rechten Arm jetzt quasi nicht mehr so in Benutzung. Ist er noch eng am Körper angelegt oder baumelt er schon? Nein, der war ja nie am Körper eng angelegt. Sondern, ach so, ich dachte, der wäre eng am Körper gewesen. Nee. Der hat so eine Halbschiene im Moment noch und Schultergelenk, also Oberarm und Unterarm, sind halt im 90-Grad-Winkel durch die Schiene fixiert. Ach so, aber der Arm selber ist jetzt nicht am Körper fixiert. Nein, um Gottes Willen. Also wäre ja furchtbar. Okay. Ich wollte nämlich, du hast mir das ja jetzt vor ein, zwei Tagen erzählt, wollte ich tatsächlich mal dir zuliebe um das auch ein bisschen nachempfinden zu können, in welcher misslichen Situation du da steckst. Hast du den Arm mit Paketklebeband angebunden? Nee, ich wollte das wirklich mal, ich hab's leider vergessen zu tun, aber ich einfach mal, um das nachzufinden, wollte ich mal darauf verzichten, den rechten Arm zu benutzen und ihm den eben in dieser angewinkelten Position am Körper halten. Ja, also und dann mal gucken, was so passiert. Ja, ja. Also es gibt gewisse Tätigkeiten, die funktionieren super, auch mit links. Aber manchmal braucht man halt zwei Hände. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt lache, aber ist egal. Ja, ich wette, dass einige jetzt automatisch mitlachen. Ach, ich finde, der Lacher ist angebracht, ja. Auf jeden Fall. Genau. Und wir kommen jetzt mal wieder zurück zum, zum Thema. Zum Ernst des Lebens, genau. Ja, also es gibt halt Dinge, wo, da braucht man zwei Hände. Wenn du irgendwie zum Beispiel ein Joghurt essen, Joghurt aufmachen, der rollt halt oder der geht halt weg, wenn du mit einer Hand isst. Du musst es irgendwie gegenstützen. Oh Gott, ja, wie machst du? Also gut, Joghurt, dann den Deckel. Da kannst du aber mit dem Löffel einfach wild reinstechen. Genau. Wieso? Nee, ja, wie gleichst du denn, jetzt in so einer Situation den rechten Arm aus? Naja, nutzt entweder... Du irgendwelche Gegenstände, um das... Ja, entweder so, ne? Oder, ja, irgendwie... den rechten Arm damit gegendrücken, weil es ist ja so, die Finger sind zwar noch flexibel, also ich kann die Finger bewegen. Benutzt du die jetzt auch? Nee, weil also, sobald ich die benutze, habe ich ja so ein Druck- und Schmerzgefühl an den Fingern. Also ich kann nichts drücken. Ja, okay. Okay. Aber es ist deutlich besser, weil vorgestern konnte ich ja nicht mal schreiben und irgendwelche Unterlagen quasi ausschreiben. Das schreibst du mit links? Nee, mach mal deine Unterschrift mit links zum Beispiel. Nee, geht nicht, aber wie machst du das jetzt? Das heißt, du benutzt die rechte Hand tatsächlich doch noch so. Du hast also jetzt nicht zum Schreiben, um Gottes Willen. Also, ja, du hast doch gerade gesagt, Schreiben geht. Nee, geht eben nicht, das ist ja der Witz. Ach so, Schreiben geht nicht, okay. Nee, du kannst keinen Druck ausüben. Du hast dir also keine Notizen für heute gemacht? Doch, die habe ich mit dem Computer gemacht. Mit der linken Hand getippt und ausgedruckt. Und natürlich ein Hoch auf die Spracheingabe der Google-Tastatur. Also besser geht's nicht. Ja. Also wundert euch nicht, wenn meine WhatsApp-Nachrichten ohne Smileys zurzeit sind. die sind einfach nur ganz trocken und neutral. Nein, du kannst doch das Smiley ansagen. Ja, ich muss immer üben, die Tipps und Tricks. Hauptsache, der schreibt erstmal die Wörter richtig. Nee, dann, du kannst doch dann... Ich weiß nicht, ob man einen Smiley über Spracheingabe... als Smiley darstellen kann, aber du kannst ja, selbst wenn es nicht gehen will, sagst du halt lachendes Smiley. Und dann schreibt er als Text lachendes Smiley. Ja, genau. Ja, kann man doch so machen. Nee, also die Maus auf die linke Seite, das funktioniert ganz gut. Da kann man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Aber tippen halt nur mit einem Finger. Was willst du machen? Ne? Ich versuche mir gerade so deinen Tagesablauf vorzustellen. Also du, wenn du morgens aufstehst, kann ich dir ja berichten. Also aufstehen, erstmal langsam aufstehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Achso, wie ist das nachts eigentlich? Rollst du da nicht aus Versehen auf deinen Arm? Nee, ich glaube, da hat der Körper eine Schutzfunktion. Habe ich neulich auch einen Bericht gelesen, also selbst wenn du, jetzt klingelst bei mir, aber ich kann nicht, ich habe gerade Aufzeichnung. Hast du kein Schild rausgehangen? Und ja, nee, hatte ich nicht. Das tut mir leid. Pappschild. Ja, soll ich mal gucken, wer das ist? Geh durch den Türspion. René unterhält euch mal kurz. Bin gleich da. Okay. Das ist jetzt nicht sehr professionell von Stefan, aber ich werde das auffangen. Hören tut er mich scheinbar noch. Er hat nämlich gerade gelacht. Man muss sich das mal versuchen vorzustellen, was man oder vielleicht wirklich einmal so durchspielen, bin wieder da. Wie sehr gehandicapt man ist, wenn man nur einen Arm hat. Also das, du sagst mit, wer war es denn? Also oben war es nicht, es war unten und man hört dann manchmal, dass es auch bei den Nachbarn klingelt, das sind dann wahrscheinlich Paketboten oder so. Ach so, oder Fahrraddiebe. Und um deine Frage zu beantworten, dazu kannst du ja mal erklären, wie wir heute aufzeichnen. Jeder weiß ich. Genau, und ich habe dich ja in meinem Ohr, deswegen habe ich dir auch gehört. Ach so, okay, ach, siehst du, ja. Aber ich hätte nicht hinter deinem Rücken was erzählt. Nein, natürlich nicht. Habe ich doch gerade gehört. Wir müssen heute ja auch darauf achten, dass wir die Sendung so uncut rausgeben, damit du nicht so viel zu basteln hast. Weil so du hast ja schon zugesagt, dass du trotz Einschränkungen die Sendung schneiden und ja, vorbereiten wirst. Genau, also hoffentlich gibt es nicht so viel zu schneiden und dann ist auch alles gut. Schneidest du die Ems nicht mehr raus? Ach, die schneiden wir raus. Also, das heißt, aufstehen, wie sieht der Alltag wie aus? Wie es mit Frühstück machen? Ich meine, sich ein Glas aus dem Schrank nehmen und Teller aus dem Schrank nehmen, das geht ja alles noch. Das geht, genau. Brot geschnitten ist ja kein Thema, kriegt man ja. Genau. Getränke Brot, eingießen. Brot schmieren ist halt auch, da muss man halt sensibel sein und das geht aber irgendwie. Die Butter vielleicht einfach vorher in der Mikrowelle eine Runde drehen lassen. Nee, ach, das geht schon, das geht schon. Also Butter geht ganz gut, muss ich sagen. Was man jetzt so hat, zum Beispiel irgendwie Fleischsalat oder Marmelade, nimmt man mit dem Löffel natürlich raus, weil das viel einfacher ist und verteilt es dann irgendwie. Also das funktioniert. Kaffee geht auch. Ist natürlich ein bisschen kompliziert, den Kaffee, also ich trinke zum Beispiel löslichen Kaffee und das aus dem Glas zu kriegen mit dem Löffel ist schwierig. Aber es geht alles. Und natürlich Zähne putzen ist auch okay. Kriegt man auch hin. Halt mit einer Hand muss man halt aufpassen. Aber funktioniert alles. Anziehen geht auch. Einkaufen geht, wie ist das, warte mal, wie ist das beim Anziehen, wie ist das mit dem Oberteil? Das stelle ich mir echt schwierig vor. Zumal wenn du so eine Schiene um hast, also Pullover ist wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe T-Shirt an. Ja. Aber dann auch nicht mit hautengen Ärmeln. Das ist genau das Problem. Also genau, du brauchst ein weites T-Shirt, weil über dem, über der Schiene ist ja ein Verband. Ja. Und wenn du halt was Enges anhast, dann zerdrückst du den Verband und dann ist er unordentlich. Das sieht ja nicht aus, ne? Genau. Naja, der ist halt nicht zu fest, damit man sich bewegen kann. Und deshalb geht es ganz schnell, dass das alles verrutscht. Ja. Aber wie gesagt, das Glück ist, dass meine Finger frei sind, weil dadurch kann man manchmal so ein bisschen Gegendruck erzeugen, gerade wenn man sich Socken oder so anzieht. Weil wäre das nicht, dann könnte man es überhaupt nicht alleine. Oh Mann. Wie soll ich einen Kochlöffel nehmen, so als Gegendruck? Ich war noch nicht einkaufen. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also erstmal auch vielen Dank an diverse Nachbarn und Freunde und natürlich an meine Eltern, die mir ganz viel Hilfe angeboten haben und auch helfen. Und Thema rausgehen, also es ist halt ein bisschen schwierig, weil dir passt natürlich keine Jacke mit rechts. Ah, okay. Du frierst halt draußen bei der Kälte. Oder und, nimmst du einen Arm halt rein. Ja, aber du kannst die Jacke ja nicht zumachen. Also dann, das passt ja gar nicht. Stimmt. Ja. Also, du hast eine Jacke, die 3 Nummern größer ist, ja. Nee, ja. Also am Ende habe ich die letzten Tage, bin ich nur Taxi gefahren, von Tür zu Tür und dann geht das gerade so. Ja. Echt jetzt? Ja. Okay, aber Busfahren ist. Ach so, gut, nee. Weil du. Busfahren, die wundern Gottes sich, warum du mit freiem Oberkörper unten vor der Haustür stehst, aber die Taxifahrer juckt das wahrscheinlich nicht, die fragen da nicht nach. Genau, die wissen ja, wenn ich so ins Krankenhaus fahre oder so, dann ist denen das schon klar. Ne? Die helfen dann auch und ja, auch wie gesagt, also beim du musst ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Es war ja ein Arbeitsunfall. Ja, genau, jetzt, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie ist das eigentlich passiert? Genau, es war ein Arbeitsunfall. Weil man muss dazu sagen, dein du hast ja jetzt nicht so einen Job, sowas wie Dachdecker oder arbeitest in einem Lager oder irgend so. Genau. Du hast ja eigentlich einen relativ ungefährlichen Job. Also sich in deinem Job den Arm zu brechen, ist ja so wahrscheinlich, wie dass der BER nächste Woche aufmacht. Genau. ja, richtig. Aber das ist wie mit den Unfällen im Haushalt. Ne? Also unverhofft kommt oft. Und letztendlich ist es natürlich auch blöd, dass es der rechte Arm ist, weil als Programmierer mit rechts ist halt schon wichtig, ne? Es geht halt alles ein bisschen langsamer, da muss man sich eben drauf einstellen. Ja, aber das hatte auch nichts mit meinem Job zu tun, sondern das war einfach auf dem Weg zu einem Meeting und dann bin ich halt irgendwie hängen geblieben bzw. gestolpert und das war. Bist du mit dem Arm auf den Boden aufgeschlagen oder auf irgendwas anderes? Weil das ging so schnell, das kann ich dir gar nicht sagen. Auf jeden Fall lag ich dann da. Lagst du bäuchlings oder rücklings? Bäuchlings. Und habe mich natürlich versucht abzustützen aus Reflex. Ist ja logisch. Und dann passiert's, ne? Ja. Gibt es davon eine Videoaufzeichnung? Habt ihr Videoüberwachung? Nein, würde ich dir auch nicht geben. Nee, und man muss dazu sagen, also wirklich, wie es so ist, ne, in dem ersten Moment war alles okay, aber ein paar Minuten später hat man dann schon gemerkt, hier stimmt was. Scheiße. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann sowas echt nicht hören. Also das geht mir durch Mark und Knochen. Also diese Sendung ist euch die härteste Sendung. Da hätte ich lieber das Ding mit der Warthose zusammen mit Olli gemacht, als mir jetzt hier von dir im Detail auch anzuhören. Gut, dass du dich an nichts erinnerst, was jetzt da vorgefallen ist. Naja, es ging halt viel zu schnell, ne? Ja. Aber am Ende muss man sagen, es hätte natürlich noch schlimmer kommen können, aber ja, man hätte ja mit dem Kopf auch irgendwo gegenknallen können. Ja, du hättest jetzt einen Verband um den Kopf. Ja, richtig. Wahrscheinlich würden wir dann gar keinen Podcast machen können, weil du mich nicht hörst durch den Verband. Das ist manchmal ja auch gar nicht so verkehrt, ja. Hast du irgendwelche Lifehacks jetzt schon? Also wo du jetzt sagst, oh, hier habe ich aufgrund meiner Einschränkung eine richtig tolle Sache entdeckt, die ich dann auch danach weiter so machen werde? Nein, Stefan, ich will nicht wissen, ob du jetzt bestimmte Sachen lieber mit der linken Hand machst. Ich meine, ob es irgendwas gibt, wo du sagst, hey, eigentlich, da braucht man die rechte Hand gar nicht. Das macht man quasi auch mit links. Ach, an sich, wie gesagt, das ist alles eine Konzentrationssache. Und wenn man das langsam macht, so wie früh anziehen, ganz in Ruhe frühstücken, na klar, schiebst du alles auf links. Die Kaffeetasse steht links, logisch, der Henkel nach links. Aber du hast jetzt quasi keine Armtätigkeiten ersetzt, außer jetzt, was du ja schon gemacht hast, die Spracheingabe am Handy, was ja auch wirklich sehr empfehlenswert ist. Richtig. Na, was ich gemacht habe, ich habe diverse Finger für meinen Fingerabdrucksensor der linken Hand mit eingespeichert. Damit das habe ich sowieso Handy standardmäßig. Ja, hatte ich nur mit bestimmten Fingern, aber jetzt habe ich alle mal gemacht und da kann ich das in jeder Situation dann freischalten. Da gebe ich dir noch einen guten Tipp, nimm mal die Nase auch noch mit dazu. Ja, und den kleinen Zeh oder so, ne? Ja. Nee, aber wie gesagt, das ist ja gerade mal 2 Tage her und da wird sich bestimmt noch einiges tun. Also da bin ich auch sehr gespannt. Duschen ist natürlich auch eine Herausforderung, aber... Ja, wenn du nicht rausgehst, brauchst du auch nicht duschen, ganz ehrlich. Naja, doch, man stinkt ja dann irgendwie. Alleine diese, es ist ja kein Gips, es finde ich sehr interessant, was das ist. Das ist so eine, was ist das? Wie so eine Strohschicht. Darüber ist so ein Schaumstoff gewickelt. Und den hat die Schwester befeuchtet, mir um den Arm gelegt und der wurde dann immer härter. Also so ein Material ist das irgendwie. Aha. Und jetzt ist es halt so richtig ausgehärtet und dadurch stabil halt, ne? Ja. Ja. Und du hast gesagt, das ist dein erster Bruch, ne? Mein erster Armbruch. Hatte ich noch nie, zum Glück. Hast du dir überhaupt schon mal was gebrochen? Nö, eigentlich nicht. Nee, nee, ich auch nicht. Außer das Herz, ja, aber gut. Das ist was. Ne? Nee, also und wie gesagt, auch nochmal, falls Sie das jetzt hören, vielen Dank an den Durchgangsarzt und die Schwestern beim Röntgen, beim CT. Ja, was CT, heißt denn das mit diesem Durchgangsarzt? Das ist also, ja, ist es, du das gehst ist zum ganz normalen Arzt oder ist das ein Spezialarzt? Nein, genau das ist der Fehler, weil wenn du einen Arbeitsunfall hast, musst du zu einem D-Arzt, also einem Durchgangsarzt, und darfst letztendlich auch nicht in die Rettungsstelle, weil der Durchgangsarzt, das ist halt das Besondere bei Arbeitsunfällen, das hängt irgendwie mit diesen Berufsgenossenschaften und so weiter zusammen, würde ich sagen. Und ich war halt bei meinem Allgemeinarzt und der hat sofort dann gesagt, nee, hier Durchgangsarzt, hat mir die Adressen gegeben und ich wusste, vorher hatte ich ja nie damit zu tun und Durchgangsärzte sind in der Regel normale Chirurgen, würde ich sagen. Okay, und die so muss man da lange warten, oder? Erstaunlicherweise war recht voll an dem Tag und ich habe mich hingesetzt. An dem Tag, ja. Noch, nee, das sind auch normale Patienten, die bestellt sind. Ach so. Und ich habe noch nicht mal meinen Fragebogen ausgefüllt gehabt, da wurde ich schon aufgerufen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass ich wie sagt man, bevorzugt behandelt wurde. Okay. Und das war auch ganz gut. Ja, und der guckt sich das dann an und schickt dich dann zu einem richtigen Arzt, oder? Nee, der hat sich das angeguckt, hat selber geröntgt in seiner Praxis. Und hat die ganze Zeit gesagt, eieieiei. Naja. Genau. Sie sind Dachdecker, haben, oder? Ja, genau. Nee, nein, eigentlich sitze ich den ganzen Tag nur auf einem Stuhl. Ja, richtig, genau. Nee, er hat natürlich schon gefragt, wie es passiert ist. CT hat er mich auch geschickt, das war aber alles im selben Haus, also alles gut. Und ja, beim CT musste natürlich auch Pullover alles ausziehen, Schuhe sogar ausziehen und ja, und dann Schuhe wieder anziehen. Ja, schwierig. Und wie gesagt, Fragebögen ausfüllen war total nett, haben auch die Schwestern alles gemacht. Ah, die haben dir geholfen, okay, alles klar. Ja. Na, ich, was soll ich denn? Ich kann ja, schreib mal deinen Namen und dein Geburtsdatum ja, mit links. Das sieht scheiße aus. Ja, ne? Ja außer aber links drei, wie ein eingeschultes Kind, was gerade schreiben lernt. Sie haben wohl offenbar erst schreiben gelernt. Ja, genau. Ja. Nee, also das war eine sehr gute Hilfe. Also man fühlt sich da echt so hilflos. Ne? Und CT war auch sehr interessant. War nicht so eine Röhre, wie ich es kenne, sondern ja, so eine Liege, wo die Röhre hin und her fährt. So eine kleine Röhre. Also du bist schon im Freien, bist nicht so eingeengt. Hatte ich auch noch nie, aber ganz cool. Nee, und wie gesagt, der Durchgangsarzt hat mich jetzt an ein Krankenhaus verwiesen und die müssen halt jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Gibt halt okay. verschiedene Möglichkeiten, aber ja, der hat schon gesagt, man soll sich keine Illusion machen, das wird jetzt etliche Wochen dauern, so 1 bis 3 Monate kann man schon rechnen, dass man damit zu tun hat jetzt. Hm? Na gut, dass ihr nicht auf den Mund gefallen müsst. Also euch bleibt der Podcast auch in den nächsten Wochen erhalten. Ja. Nee, wenn das nicht, hätte ich hier so einen Dolmetscher angestellt, der immer dann gesagt hätte, was ich meine. Nee, oder mit so, mit so einer Software, wo du eintippst, was du sagen willst. Ja, genau. Aber dann wäre die Dauer ein bisschen verzögert. Ne? Du musst ein bisschen schneller tippen halt. Natürlich, ich hätte drauf verzichten können und ja. Das ist halt so, einen Moment nicht aufgepasst. Das heißt für viele, sie kriegen Kinder, aber ich habe halt dann einen Arbeitsunfall gehabt. Das ist halt, ja, doof. Jetzt muss man da durch und ist eine völlig neue Situation. Du schaffst das und wir nehmen natürlich auch Genesungswünsche für dich entgegen. Oh, per sehr E-Mail gerne. An podcast@juba.de. Genau. Oder eben über unseren Instagram-Account entweder als Kommentar unter dem Post zur Sendung. Oder als Direktnachricht und das wäre dann podcast.iidi auf Instagram. Genau. So ist es. Na? Ich habe Gott sei Dank auch noch keinen Bruch erleiden müssen und ich habe auch noch keinen Arbeitsunfall gehabt, aber ein sehr enger Freund von mir hat einen Arbeitsunfall gehabt und zwar in meiner Firma. Er war da gewesen, um irgendwas zu machen. Und dann, ich war an dem Tag gar nicht im Büro, habe es deswegen gar nicht mitbekommen. Und er hat sich, hat dabei mit einem Cuttermesser gearbeitet und ist mit dem Cuttermesser abgerutscht und hat sich das, ich glaube, in den Oberschenkel gerammt. Du Scheiße. Entschuldigung, dass ich ja, das ist natürlich richtig fies und dann hat er wahrscheinlich einen richtig tiefen Schnitt gehabt, oder? Ich weiß das gar nicht, also ich weiß gar nicht, also es muss nicht so schlimm gewesen sein, der ist auch, muss man dazu sagen, relativ hart im Nehmen, weil im Gegensatz zu uns ist der nämlich Handwerker und somit mit kleineren und mittleren Verletzungen vertraut. Also es war nichts weiter gewesen. Also ich muss ihn selber mal fragen, es liegt schon ein bisschen zurück. Es war kein großes Thema gewesen. Also er hat mir davon, die Kollegen haben mir sogar davon erzählt, nicht er selber. Aber er hat noch 2 Beine, ja? Oder? Alles noch gut, ja. Okay. Ja, also ich weiß, Gott sei Dank, glimpflich ausgegangen, ne? Ja. Du hattest erzählt, du hast auch schon mal einen Arbeitsunfall erlebt, der nicht dich betroffen hat. Er ist ja auch dein erster jetzt gewesen. Aber der schlimme Folgen hatte. Und zwar war das so, halt ein Unglücksfall, ne? Also so wie bei mir, war halt auch unglücklich. Und zwar stell dir vor, jetzt bildlich, du musst zum Beispiel in ein Meeting, ne? Nimmst deine Unterlagen, gehst um die Ecke und plötzlich kommt dir jemand mit einer frisch gebrühten heißen Tasse Tee entgegen. Und ihr stoßt zusammen. Oh shit, oh Mann, ey. Ja, und dazu kommt diejenige, also ich sage extra die Tasse getragen hat, es war Sommer, freizügig oben, Dekolleté und so weiter, ne, wie Frauen das halt so machen, alles rüber, ja. Oh, ist mir übel, ey. Ja. Ja, warte, aber was hätte ich das nicht erzählen sollen, nimmt sich das so mit? Nee, alles gut. Ich habe auch noch einen, ja. Der ist vielleicht ein bisschen lustig. Ich würde ja noch sagen, wie es ausgegangen ist. Ne? Ja, erzähl mal. Die Folge war, die war wochenlang krank, alles schwere Verbrennungen im Oberkörper, ne? Und für eine Frau natürlich entsetzlich, wenn sozusagen im Dekolleté-Bereich große Verbrennungen stattfinden. Mhm. Und ja, das hat so weit geführt, dass sie nicht mehr auf Arbeit konnte, weil sie wollte nicht mehr in das Büro. Mhm. Ne? Ja, also traumatisiert oder was? Genau, genau. Ne? Und letztendlich war das auch ein langer Kampf. Also wie gesagt, für mich war es ein Unglücksfall. Man kann da, also der Fall bietet sehr viel Diskussionsstoff, denn die Versicherung, die Berufsgenossenschaft, hat sich dagegen gewehrt, das als Arbeitsunfall zu werten. Echt? Okay. Ja, und da ging es dann hin und her mit der privaten Unfallversicherung und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Naja. Und das ist halt auch ein interessantes Thema, weil ich habe mal ein bisschen rausgesucht zum Thema Arbeitsunfälle, wie das ist mit dem Versicherungsschutz und wann man versichert ist und wann nicht. Und ja, das ist wirklich so eine Sache. Also selbst wenn du zum Beispiel nur privat telefonierst, kann es auch sein, dass es nicht als Arbeitsunfall gilt dann. Okay, wenn du also dabei wenn du dir irgendwas tust. Okay. Na? Ja, also ja. Da merkt man immer, Versicherungen, ne? In so Fällen merkt man, dass Versicherung ein knallhartes Business auch ist, ne? Natürlich, das klingt immer so, das klingt immer, die rühmen sich immer mit den Worten Schutz, ne? Versicherung, Schutz ja. Und Sicherheit und so. Aber wenn es dann drauf ankommt, die Erfahrung habe ich ja leider auch schon in verschiedenen Bereichen mit Versicherungen gemacht, wenn es drauf ankommt, dann versuchen die so eine Dinge auch von sich fernzuhalten, ne? Genau, und wie gesagt, man kann jetzt dafür, also man kann für beide Seiten irgendwie argumentieren, dass es halt ja, fahrlässig war und so weiter, aber das ist halt eine normale Bürosituation, die passieren kann, finde ich. Ne? Ja. Da, aber, also wie gesagt, eine Versicherung ist da, ist ja eigentlich damit, das stellen sie auch so hin, eine Versicherung möchte den Fall Geld absichern, sparen. Den Fall absichern, den du nicht auf dem Schirm hast, ne? Also sie möchten, das ist ja, womit sie dann auch versuchen, dir einen Versicherungsvertrag quasi, ich will nicht sagen, aufzuschwatzen, ne? Weil natürlich haben Versicherungen auch ihre Berechtigung, aber die Versicherung wirbt ja damit zu sagen, pass auf, um die Sachen abzusichern, die du vielleicht nicht im Griff hast, ne, halt um so eine Unfälle abzusichern, dafür sind wir dann da. Ne, und dann in so einem Fall nicht zahlen zu wollen, ist natürlich auch hat ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Genau, und dann kommt ja noch dazu die Situation, wie ich gerade schon gesagt habe, also für die Dame war das halt echt auch psychisch eine Belastung. Hm. Und wenn das dann noch dazu kommt, das ist dann auch das i-Tüpfelchen, ne? Ja, nicht schön. Nicht schön. Genau. Also ich habe mal rausgesucht, zum Beispiel wusstest du, dass Essen und Trinken in der Kantine oder auf Toilette gehen, da bist du auch nicht versichert. Da hast du keinen, wenn dir da was passiert, ist es kein Arbeitsunfall. Okay. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt von Wikipedia rausgesucht, deswegen keine Garantie, ob das da sind jetzt sowieso, rechtlich ich glaube, Einzelfallentscheidung. Und Stefan, du und ich, wir sind sowieso nicht in der Lage, eine Rechtsberatung zu geben. Dazu sind wir einfach viel zu doof. Und das dürfen wir auch nicht, natürlich, ne? Genau, und wir haben ja schon gesagt, Berufsgenossenschaften, das sind im Prinzip die Träger, die sozusagen für so eine Fälle einspringen, wenn halt ein Arbeitsunfall passiert oder auch ein Wegeunfall. Ne? Mhm. Auch Wegeunfälle sind ja abgesichert durch die Berufsgenossenschaft. Genau, also mehr als 2 oder 3 Tage, das gilt dann sozusagen, da springen die dann ein. Und, mehr als 2 oder 3 Tage was? Wenn du nach so einem Unfall 2 oder 3 Tage oder mehr ausfällst, so, dann springen die sofort ein. Und das oberste Ziel, das primäre Ziel ist sozusagen die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, wenn möglich. Und da setzen die alles ran. Das heißt, stell dir vor, das wurde mir jetzt auch schon gesagt, ich brauche dann Physiotherapie, braucht man sich keine Sorgen machen, muss alles die Berufsgenossenschaft bezahlen. Sozusagen. Okay, wie sieht es aus? Die automatisch. Bist du im Moment krankgeschrieben? Ja, ich bin erstmal krankgeschrieben. Also kriegst du Krankengeld? Naja, mein normales Gehalt. Das sind ja erst ein paar Tage. Ja. Ach so, ja. Ne? Ja. Also mein Gehalt läuft weiter. Bist du, was war das? 6 Wochen? Bist du 6 Wochen? Hm? Doch, okay. Genau. Ja. Kann ich, bevor wir so weit weg sind von den Arbeitsunfallbeispielen, möchte auch noch eins bringen. Ja, gerne. Mir ist noch eins eingefallen, und zwar, als wir in das neue Büro, was du ja kennst, eingezogen sind. Mhm. Du hast ja gesehen, dass das viele Glastüren hat. Genau. Und es war noch nicht jedem so bekannt, wo überall eine Glastür ist. Und ein Kollege ist an dem Tag des Umzugs volles Pfund gegen eine geschlossene Glastür gelaufen. Eieiei, da war kein Vogelsymbol drauf. Nee, und ja, die Vogelsymbole sind ja auch nicht für die Menschen, sondern tatsächlich dafür, dass da Vögel nicht gegenfliegen. Naja, ja. Aber als Markierung, dass da was ist. Na, aber das ist, diese Vögel sind drauf, das sind ja Greifvögel, die da zu sehen sind, damit andere Vögel sich von der Scheibe fernhalten. Also das ist Vogelsymbol, das so? Ist, also ja, das sind wirklich Greifvögel. Müsste man da ein Menschensymbol drauf machen? Wahrscheinlich, ja, ein Zombie oder so, wo man sagt, da gehe ich lieber nicht lang. Nee, und er war, nachdem er wirklich, also er ist wirklich ungebremst gegen diese Scheibe gelaufen, also ist nicht gerannt, aber zügigen Schrittes, war er auch kurz benommen. Und ich weiß gar nicht, ob er sich die Nase gebrochen hat dabei. Also wir hatten erst die starke Befürchtung, aber ich glaube, es war dann letztendlich doch nicht, also zumindest hätte man gesehen, wenn er sich die Nase gebrochen hätte. Und ist dann was passiert mit der Scheibe oder musste der... Nee, die Scheibe ist stabil. Ach so, ist nichts passiert, okay. Ja. Weil es geht ja dann auch so weit, dass unter Umständen von den Berufsgenossenschaften geprüft wird, wie die Arbeitsumgebung aussieht. Ach so. Und wenn man dann feststellt, die Scheibe, die sieht man ja wirklich nicht, das ist ja fahrlässig, was ihr da gemacht habt, dann muss man halt nachbessern, ne? Also, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, wie du schon gemeint hast, Versicherungen, das sind teilweise immer, kommt es auf den konkreten Fall an. Und es gibt natürlich in der Theorie die Definition, wann es ein Arbeitsunfall ist und wann nicht. Aber ich glaube, in der Praxis gibt es bestimmt viele Streitfälle, wo viel diskutiert wird, wo gesagt wird, nee, das wollen wir nicht zahlen, das ist kein Arbeitsunfall. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, mir fällt doch ein, ich hatte, glaube ich, doch schon mal einen Arbeitsunfall, und zwar in der Firma, wo wir zusammengearbeitet haben. Das war in einem Oktober gewesen, da ist mir eine Wespe ins Hosenbein gekrabbelt und hat mich gestochen. Ich kann mich erinnern, ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Aber ja, das ist doch auch ein Arbeitsunfall, oder? Ich habe gerade privat überlegt. Nee, ich habe gerade privat überlegt. Ja. Übrigens, da, zum Thema Telefon und diese alte Arbeit, da fällt mir noch eine Anekdote ein, die ich an der Stelle gerne mal loswerden möchte, die mit dir zu tun hat. Ich erinnere mich ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, ich weißt, was mich jetzt auch. Kommt. Sag's du weißt, nicht. Und zwar ist es so gewesen, ich bin immer ans Telefon gegangen, wenn es geklingelt hat, und aus irgendeinem Grund konnte ich nicht ans Telefon gehen, und das Telefon klingelte und Stefan Stefan nahm ab und meldete sich mit meinem Namen. Und am anderen Ende war meine Mutter gewesen. Ja. Hat sie eigentlich schnell gemerkt, dass ich das bin? Dass du das bist? Ja. Hat sie schnell gemerkt oder nicht? Hat sie. Ja. Ich meinte so, klar, von wegen, ne? So nach dem Motto. Ah, okay. Ja. Nee, das war mir richtig peinlich. Es war aber auch nur so im Effekt, ne? Weil ich bin einfach rangegangen und habe aus Reflex einfach gesagt, in Wirklichkeit ist es nämlich so, Stefan hat immer innerlich gedacht, wenn das Telefon klingelt, hat er immer so schon innerlich nachgeäfft. Ja, hallo, ihr da, ne? Und in dem Moment, wo er selber rangegangen ist, hat er das, alles klar, du. Ja. Ja. Das vergisst man nicht, ne? Aber heute lachen wir ja drüber. Heute das vergisst man nicht, genau. Damals haben wir uns noch geprügelt, aber ist egal. Gut, haben wir das Arbeitsunfälle. Ja, mir fällt zum Thema da nicht mehr ein. Ich kann dir noch sagen, weltweit passieren jährlich 270 Millionen Arbeitsunfälle. 270 Millionen? Ja, und davon sterben 2,2 Millionen. Eieiei, wie viel Prozent sind das? Wenig, nicht mal ein Prozent. Genau. Na, Gott sei Dank. In Deutschland gab es 2016 424 tödliche Arbeitsunfälle. 400? Und ein paar 424, genau. Das war jetzt ein bisschen machbar. Wenn wir von tödlichen Arbeitsunfällen Ein paar zerquetschen. So, dafür fällt der Witz heute am Ende der Sendung auch weg. Die haben wir jetzt schon mittendrin untergebracht. Was sehr interessant ist, jetzt pass auf, René. Die meisten, die vermehrten Arbeitsunfälle treten am Montag auf. Ja, aber, da ist man noch im Wochenende irgendwie. Ja, aber auch wenn sie Montag auftreten, sind sie nicht so schwer. Schwer als an anderen Tagen. Die schwersten Arbeitsunfälle ereignen sich statistisch gesehen an Samstagen. An Samstagen? Na gut, dass ich am Samstag nicht arbeite. Jetzt weiß ich auch warum. Genau. Und wusstest du, dass es ein internationales Messinstrument, eine Formel gibt, um Arbeitsunfälle in verschiedenen Branchen und Unternehmen vergleichbar zu machen? Das ist nämlich die sogenannte 1000-Mann-Quote. Sehr interessant, kann man mal ein bisschen recherchieren. Da wird sozusagen, das ist so eine Formel, wo man halt so eine einheitliche Statistik errechnen kann. Ja. Das also zum Thema Arbeitsunfälle. Ich hatte übrigens vorneweg überlegt, man wünscht es keinem. Was so themenverwandt noch passen könnte. Ne? Wir hatten ja unser Vorgespräch jetzt, als ich auf dem Weg nach Hause war. Du brauchtest ja nicht nach Hause fahren, du warst ja schon zu Hause. Und mir fiel jetzt im Nachhinein noch ein passendes Thema, wäre ja Organspende gewesen. Ja, das haben wir ja auch noch auf der Liste. Da werden wir demnächst mal drüber reden. Ja. Genau, aber Gott sei Dank ist es so makaber nicht ausgefallen, dass wir da einen engen Bezug haben jetzt. Richtig, richtig. Naja, und jetzt mit ein bisschen Abstand geht es einem ja auch schon besser. Du hast dich nach zwei Tagen schon an die Situation gewöhnt, ne? Ja, also vor zwei Tagen war es alles noch so, ja, was passiert jetzt und wo das muss war's. Man überall hin und was macht man? Ja, na eben, ne? Also, dann hat man schlecht geschlafen, wenn man nicht wusste, wie man den Arm hinlegt und so. Aber das war jetzt die letzte Nacht schon viel besser und ja, da ist es dann auch angenehmer. Ja, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Hast du ja viel Zeit zum Nachdenken. Quasi, ja. Richtig. Nee, jetzt die ersten Tage werde ich natürlich viel Schlaf nachholen, was auch jetzt ganz gut klappt, denke ich. Und die nächsten Tage werden ja Entscheidungen fallen und dann wird man sehen, ob ein Gips kommt, ob eine OP kommt und dann mal schauen, ja. Gut, dann glaube ich, haben wir genug über Krankheiten gesprochen. Ja, kein schönes Thema. Ich hoffe, ihr seid alle gesund oder wir hoffen das vielmehr und habt noch nie einen Arbeitsunfall erlebt. Und wenn ja, ist der hoffentlich glimpflich ausgegangen, weil man kann wirklich, also man kann zwar immer aufpassen, aber in jeder Sekunde kann man halt nicht aufpassen. Das geht ganz schnell und muss nicht mal Absicht sein. Um vielleicht die Stimmung, die jetzt dieses Thema hier aufgebracht hat, ein bisschen zu neutralisieren, aber trotzdem beim Thema zu bleiben, schickt uns doch einfach mal, wenn ihr einen witzigen Arbeitsunfall hattet. Vielleicht einen witzigen Arbeitsunfall? Ja, weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch witzige Arbeitsunfälle. Weiß ich nicht. Ja, da eben, wissen wir ja nicht. Also wenn ihr irgendwas Witziges zu dem Thema habt, dann immer her damit. Vielleicht können wir das im Nachgang noch ein bisschen auffrischen, das Thema, dass die Leute, denen es so geht wie mir, jetzt nicht mit so einem üblen Bauchgefühl dieser Podcast hier in Erinnerung bleibt. Ja. Ja, also immer her damit, ne? So, haben wir noch ein anderes Thema? Du hattest vorhin was von Nikolaus erzählt. Nikolaus, ach so, ja, hast du dir ja aufgeschrieben. Nein, ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Wir kommen ja aus Berlin und wir kennen ja den Weihnachtsmann. Das ist bei uns ja der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Und der Weihnachtsmann kommt halt am 24. und bringt die Geschenke. Und der Nikolaus, der kommt ja, was? Danke, Stefan, für die Aufklärung. Ach so, ist es bei euch nicht so? Nein. Der Nikolaus ist ja derjenige in Berlin, der nachts kommt und den sieht man ja nicht, sondern man stellt ja seine Stiefel raus und am Morgen sind die gefüllt mit Süßigkeiten oder Kleinigkeiten irgendwie, ne? Also ich kenne es auch so, dass der Nikolaus eher so der Vorbote ist und da gibt es nur Kleinigkeiten und Weihnachten ist dann das richtige Geschenk halt. So kenne ich es aus meiner Kindheit. Also ich kenne es auch so, zum Nikolaus gibt es eine Kleinigkeit und ein bisschen Süßes und zu Weihnachten gibt es dann die großen Kleinigkeiten. Was gibt es bei dir zum Nikolaus? Gar nichts. Machst du dir kein Nikolausgeschenk selber? Nee. Machst du dir selber ein Nikolausgeschenk? Naja, das gehört, also ich sag mal so. Ey, du hast doch Kinder, dann ist das doch logisch. Ja, aber auch so, selbst würde ich schon zum Nikolaus würde ich schon so handhaben, ja. Du, da bin ich, als Erwachsener bin ich da entspannt. Da belohnst du dich auch nicht zu Weihnachten mit irgendwas? Nee. Schenkst du dir auch keine Blumen mal so zwischendrin? Was, für mich selber? Ja, einfach mal einen Blumenstrauß, so, dass du dich mal mit einem Blumenstrauß überrascht. Mache ich selten. Echt? Nur wenn ich Scheiße gebaut habe, bringe ich mir Blumen mit. Vielleicht solltest du das einfach mal einführen. Man muss sich doch was Gutes tun. Ja, klar macht man das. Also muss man, aber nicht in Form von Blumen. Nee. Das mal. Also für mich selber habe ich noch nie Blumen gekauft. Also höchstens Pflanzen, aber Blumen, nee. Na gut, nee. Blumen vielleicht nicht, aber sich zu Weihnachten was zu gönnen, oder ist doch. Ja. Nee, also. Das heißt, du kriegst dieses Jahr nichts von dir zu Weihnachten? Von mir selber? Nö. Hab echt nicht? Nee. Das ist ja traurig. Nee, aber lenk mal nicht ab, ja. Was ich erzählen wollte, und damit auch schöne Grüße an, ich sage jetzt einmal, die liebe Anja bei München, die weiß schon, wer gemeint ist, und an meine bayerische Kollegin, die aus Bayern stammt, deswegen ist es eine bayerische Kollegin. Ich habe nämlich erfahren, in Bayern ist es anders. Da ist nämlich Weihnachten, kommt ja nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind. Das Christkind, genau. Ja, gut, das ist aber, ich glaube, religiös hat das. Ja, aber das Christkind kommt ja nicht persönlich, also man sieht das nicht, sondern es bringt dann immer die Geschenke, wenn man zufällig nicht da ist. Das wusste ich nämlich gar nicht, dass das so ist. Und dort ist es halt so, dass der Nikolaus eher derjenige ist, den man sieht. So wurde es mir erklärt. Und der ist rot gekleidet. Das kann ich dir nicht sagen, aber also fand ich sehr interessant, weil das mir neu war. Also aus meiner Kindheitserinnerung, also man hat ihn ja nie persönlich gesehen, also zumindest nicht den echten. Aber für mich war der Nikolaus und der Weihnachtsmann immer so wie der große und der kleine Bruder. Also der Weihnachtsmann war der große, dicke, alte, mit dem roten Mantel. Und der Nikolaus war in meiner Vorstellung so die kleinere Version davon quasi. Genau. Ja. Also ich habe das immer an der Menge der Geschenke festgemacht wahrscheinlich. Das kann natürlich auch sein. Also es freut mich schon mal, dass du was gekriegt hast als Kind zu Weihnachten. Ja, wir haben im Heim oh Gott, das war jetzt ein blöder Witz. Nein, natürlich habe ich was bekommen. Ja. Okay. Ja, du etwa nicht, oder was? Na klar, ich habe immer die riesen Geschenke abkassiert. Ja, und jetzt auf einmal bist du dir das nicht mal selber wert, dass du dir was schenkst? Nein, ich bin so, dieses ganze Zeug, so Ostern, Weihnachten, ne? Und so, das ist doch für, wenn man Kinder hat, würde ich das total feiern, aber doch nicht als Erwachsener. Nee. Das ist doch, also René, ich bitte dich. Also ganz ehrlich, ich finde, also auch als Pärchen zum Beispiel ohne Kinder, warum sollte man dann auf plötzlich kein Weihnachten und kein Nikolaus mehr feiern? Das ist, also in meinen Augen ist es Tradition, und ist doch schön, dass das Jahr so ein Highlight hat. Also für mich ist es so ein schmucker Tag. Hast du eigentlich einen Weihnachtsbaum? Nee. Ich habe dieses Jahr ehrlich gesagt auch gar nichts geschmückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier ist geschmückt, ja gut, hat mit Kindern vielleicht zu tun, aber ich würde auch schmücken, wenn ich alleine wohne, würde ich auch schmücken. Nee, also Baum wäre viel zu aufwendig. Fensterlichter und so habe ich eigentlich. Aber dieses Jahr habe ich den noch gar nicht rangemacht. Sowas. Aber es ist doch schön, seinem Alltag so ein bisschen Farbe zu geben. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass es sowas wie Weihnachtszeit. Also das Leben muss doch ein bisschen gestaltet werden, weißt du? Also es kann ja nicht sein, dass die Jahreszeiten das Einzige sind, was dafür sorgt, dass jeder Tag ein bisschen anders aussieht. Ja, das stimmt. Apropos Weihnachtsbaum, muss ich noch erzählen, an dem Tag, wo es passiert ist mit dem Unfall, war eigentlich abends geplant, mit einer Freundin einen Weihnachtsbaum kaufen für sie. Das musste natürlich dann ausfallen. Das hat mir sehr leid getan. Aber sie hat es hingekriegt, habe ich gehört. Okay. Ja. Na? Ja, wer weiß, vielleicht war es ein Wink mit dem Schicksal. Soll mich mal ausruhen, oder du arbeitest zu viel, keine Ahnung, was es bedeutet. Oh, jetzt kannst du dich auf jeden Fall erstmal entspannen, wobei du hattest mir auch schon gesagt, das ist es nicht wert. Also. Nein, auf keinen Fall. Also freiwillig würde ich so einen Unfall nicht nochmal haben wollen. Also. Ja. Na? Ja, also jetzt dann haben wir das Thema mit dem Nikolaus auch geklärt. So ist es, ja. Na? Also wir hoffen, ihr wurdet reichlich beschenkt und werdet noch reichlicher beschenkt dann an Weihnachten. 12.12. ist heute für die den Podcast, 12. ist falsch, habe ich verrechnet. Voll verrechnet. Dann kommen wir raus, am 9.12. kommt der Podcast raus. Am 9.12.2019. Ja, Renés Kalender ist auch immer zeitlos, das merkt man immer, wenn es Datumsankerung geht. Ja. Na? Ich weiß auch nur ungefähr, wie alt ich bin. Ja, richtig. Ich bin in einer Jahreszeit geboren, wo man auf jeden Fall schon eine dünne Jacke brauchte. Mehr weiß ich nicht. Ja, siehst du. Ja, na, reicht doch. Ne? Na. Wusstest du, apropos ja, Geburtstag, wusstest du, dass die Königin von Luxemburg, hätte ich jetzt fast gesagt, Luxemburg hat eine Königin oder sowas. Keine Ahnung. Die luxemburgische Königin, sage ich jetzt einfach mal so pauschal, die hat eigentlich im Dezember Geburtstag, aber sie feiert den Geburtstag immer im Juni und deswegen ist der luxemburgische Nationalfeiertag auch im Juni und zwar an dem Tag, die ist aktuell nicht Königin, die ist irgendwie, die muss so toll für Luxemburg gewesen sein, dass die heute noch zeitgebend für den Nationalfeiertag ist. Jetzt muss ich mal nachgucken. Aber das macht doch die englische Königin auch. Wollte ich gerade sagen, weil, die englische Königin macht das auch. Wenn so schlechtes auch. Wetter ist, dann ist es halt verlegt irgendwie auf den Sommer oder so. Ja. Ja? Genau. Ja, das hat so Tradition halt. Dienstag, der 23. Juli ist der 23. Juni, das ist der Nationalfeiertag der Luxemburger. Und genau, normalerweise hat man das immer am Geburtstag des jeweiligen Herrschers gemacht. Ja. Und irgendwie Wilhelm II., da fing das offenbar an. Ja, Wilhelm II. Hat am 7. Warte, also dann geben wir die Information gleich sauber mit. Wilhelm III. Hat am 19. Februar Geburtstag gehabt, aber sie haben den auf den 17. Juni verlegt, und zwar auf den Geburtstag seiner Frau, Königin Sophie. Guck an. Und unter Großherzogin Charlotte fiel der Feiertag dann auf den 23. Januar, also mitten im Winter, und da hatten die auch keinen Bock drauf und haben sie dann einfach auf den 23. Juni verschoben. So einfach ist das. Das heißt, wer von euch im Winter Geburtstag hat und aber gern mal eine richtig geile Grillparty machen will zu seinem Geburtstag, der feiert seinen Geburtstag zukünftig einfach ein halbes Jahr später. Ja, finde ich okay. Ja. Ja, René, wie sieht's aus? Du wolltest noch einen Witz erzählen, traditionell. Nee, ich habe nur gesagt, den Witz haben wir vorne schon gerissen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen. Ich gebe zu, ich bin in der Hinsicht heute etwas unvorbereitet. Ich bin quasi noch in Schockstarre wegen deines Arbeitsunfalls. Oh, Mensch, das ist aber lieb von dir. Ja. Sind wir denn schon am Ende, also, oder was? Na, so gut wie, würde ich sagen. Also mein Zeiteisen hier, mein Stundenglas oder auch Sanduhr, wie man es nennt, ist erst einmal durchgelaufen und jetzt gerade fehlt noch ein Viertel. Also ich schätze, wir haben eine Dreiviertelstunde. Naja, wir sind schon ein bisschen weiter. Ja. Aber es macht nichts. Aber wir können ja aus gesundheitlichen Gründen, weil du musst ja jetzt auch ein bisschen erholen, das war jetzt ziemlich anstrengend für dich, vielleicht einfach auch wenn wir jetzt noch nicht wirklich die Stunde erreicht haben, dann vielleicht doch langsam zum Ende kommen. Ja, ausnahmsweise. Ne? Ja. Nein, wie gesagt, hier läuft alles ganz gut. Der Arm liegt ruhig und das ist eigentlich auch das Beste. Einfach schonen, das ist das Beste. Dann verheilt alles auch gut. Ja. Ne? Gut. Na, dann würde ich sagen... Dann war das die 21. Ausgabe. Tatsächlich am Ende, das war die 21. Ausgabe. Wir hören uns dann quasi, wenn heute der 9.12. ist, hören wir uns in 14 Tagen schon wieder. Das ist dann der... Ein Tag vor Heiligabend. Das ist der 23.12. Ja, das ist dann die letzte Folge in diesem Jahr. 23.12. ist die letzte Folge, weil danach ist, wäre ja am 37.12. Da ist ja schon 2020, ja. Dann sind wir. Okay, alles klar. Also, dann war es das vorletzte Mal für dieses Jahr. Mensch, ey. Genau. Da wird einmal bewusst, wie nah das Jahresende ist. Auf jeden Fall, ne? Aber das wird auch ganz schnell wieder vorbeigehen und schon sind wir wieder im Hamsterrad im Januar gefangen. Und ja, so wie jedes Jahr halt, ne? Ja, dann wollen wir hoffen, dass bei der nächsten Sendung alles wieder schick ist mit dir. Das hoffe ich auch. Wenn nicht, machst du es alleine halt. Und nee. Wenn, dann am Krankenbett. Ja, das möchte ich sehen. Ja, dann zeichnen wir sofort auf, wenn ich nochmal ins Krankenhaus muss. Ja, ne? Und, ja na, definitiv. Dann würde ich sagen, haben wir das Ende der Sendung erreicht. Genau. Herzlichen Dank an dich, René, fürs Zuhören. Ist ja auch wichtig, dass man so ein bisschen sich das von der Seele redet. Ne? Danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dass ihr auch zugehört habt. Auf jeden Fall. Wenn wir Stefans Schmerz einfach verteilen, genau, schickt uns, wenn wir den Schmerz auf euch alle verteilen, dann spürt Stefan quasi gar nichts mehr. Genau, geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Und wir bereiten uns dann für die nächste Sendung, für die letzte Sendung dieses Jahres. Die 22. Sendung ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Ja. Ja, da bereiten wir uns quasi, das wäre ja fast ein Jahresrückblick wert. Ja, können wir mal gucken. Ne? Lasst euch überraschen. Wir wollten ja eigentlich über den BER noch sprechen, aber ist ja noch ein bisschen hin, bis der. Genau, aber wir schaffen noch ein paar Sendungen, bevor der geöffnet wird. Es wird greifbarer und ich freue mich drauf, aber mehr dazu dann später. Ne? Alles klar. Ja, dann lasst es euch gut gehen, kommt gut durch die nächsten 2 Wochen und das war der Podcast mit René und Stefan. Irgendwas ist doch immer. Bis in 2 Wochen dann. Macht's gut. Ciao. Und jetzt die Outtakes. Die letzten Trailer-Songs waren aus meiner Feder. Echt? Und das sagst du mir in so einem Halbsatz, in so einem Nebensatz, so zwischen Tür und Angel quasi. Ich wollte das nicht so an die große Glocke hängen. Ja, ich will auch nicht im Vordergrund stehen, weißt du, aber das ging halt nicht auf Arbeit. 5. Dezember 2019, 18.26 Uhr, Aufzeichnung, Podcast-Folge 21. Ja? Okay, und warte, Klatsch. Super, super. Warte mal, ich nehme noch schnell einen Schluck. Okay, gut. Dann werf mal das Magnetband-Aufzeichnungsgerät an. Ja, Mats läuft. Und dann Feuer frei. Hallo und jetzt hast du wieder dazwischen gesprochen. Hä, wieso? Du weißt doch, dass das kein Problem ist. Hättest du meine Spur einfach vorne wegschneiden können. Wollte nur gucken, trotzdem, ob das dir gemerkt hat. Hat dich trotzdem irritiert, ne? Ja, ne, weil ich hab so ein Geräusch im Ohr gehört, weißt du? Und da dachte ich, du willst noch irgendwas Wichtiges einwerfen. Nee, nein, ne? das mache ich immer, wenn die rote Lampe leuchtet. Dann hast du ja jetzt viel Zeit zum Schneiden. Naja, ich glaube, da wird nicht viel rausgeschnitten. Ah, ich sehe gerade hier von meiner Freundin aus Bayern, die hat der Kleine gerade rausgestellt. Schuhe, ein Glas Milch und ein Teller mit Plätzchen. Keksen. Ja, Keksen, irgendwas, ja. Kenne ich auch so. Wir machen das hier, das kannte ich vorher auch nicht, aber wir machen das jetzt. Aber das geht doch gar nicht. Auch so. Also kannst, wir stellen raus für den Weihnachtsmann den Wunschzettel. Wir legen den Wunschzettel mit einem Teller mit Keksen und einem Glas Milch. Und am nächsten Morgen ist das Glas Milch halb angetrunken, der Keks ist angebissen und manchmal legen wir noch Haferflocken für die Rentiere hin. Echt? So läuft es hier. Cool. Aber das kannst du doch nicht machen. Hallo, 2019. Was ist, wenn der Nikolaus laktoseintolerant ist? Soll der sterben oder was? Ja. Nee, wir legen immer glutenfreie Kekse hin und laktosefreie Milch. Du musst ihm 3 Gläser hinstellen. Laktosefrei, Hafermilch und Ziegenmilch, weißt du? Ja. Und dann genau. Siehst du ja, was er auszeichnet. Oder es sind alle 3 ausgetrunken. Ja. Nee, das kannte ich noch gar nicht. Und, ist ja witzig. Und Weihnachten machen wir das so, der Weihnachtsbaum, den bringt ja auch der Weihnachtsmann schmückt bei uns den Weihnachtsbaum. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen, sieht man Schuhabdrücke mit Schnee, mit Polarschnee wohlgemerkt, die zum Weihnachtsbaum hingehen. Okay. Krass. Und die Schuhabdrücke sind mit Mehl gemachte Gummistiefelabdrücke. Ah, ja, Tarnung. Aber ist cool, also klar. Ein Glück, dass dieser Podcast erst ab 13 Jahren zu hören ist. Genau, ne? Dann brauchen wir euch die Illusion nicht nehmen. Wobei es ist ja heute immer noch so. Und ich finde es gut, wenn Kinder lange dran oder das so. Jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt, was den Kindern vielleicht die Illusion genommen hat. Nein, es ist gut, wenn man ganz lange daran glaubt. Das ist ja auch schön. Ich muss dazu sagen, ja, jetzt mal unter uns beiden. Ja. Meine Mutter hat mich nie aufgeklärt, wie das mit dem Weihnachtsmann wirklich ist. Das erste Weihnachten, wo ich nicht zu Hause war, wo ich alleine gewohnt habe, war richtig scheiße, weil es keine Geschenke gab. Weil keiner erklingelt hat. Weil ich nicht aufgeklärt war. Mann, René. Das tut mir leid. Hab's dann irgendwann durchschaut. Das geht mir echt ans Herz gerade. Ich hab aber tatsächlich von einem Kind gehört, da haben die Eltern gesagt, okay, wir erzählen das ihm, damit er jetzt nicht in blöde Situationen kommt mit anderen Kindern und die sich über ihn lustig machen, dass er am Weihnachtsmann glaubt. Ja. Und da haben die dem das erzählt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und auf jeden Fall, der Sohn war richtig enttäuscht von seinen Eltern. Mhm. Er hat gesagt, ihr habt mich die ganze Zeit angelogen. Und da haben die Eltern gesagt, mach da nichts, du bist adoptiert. Das natürlich nicht, nein. Oh Gott. Ja. Nein. Es gab da vor ein paar Jahren mal so einen Shitstorm, ne, wo im RBB irgendeine Moderatorin in so einer Kindersendung gesagt hat, gibt es ja eh nicht den Weihnachtsmann. Ach so? Ja. Stell dir mal vor, du lässt deine Kinder Fernsehen gucken und im Fernsehen wird gesagt, den gibt's gar nicht. Das wäre ja so, als wenn deine Kinder kein Fernsehen gucken lässt. Ja, das wäre ja so, als wenn die Kinder unseren Podcast hören würden und Ne? Ja, sehr. Haben wir doch was für die Outtakes. Das ist doch lustig.